warst mir ein Roman und ich kann dich nie vergessen, schade. Was bin ich für dich? Könnt ich jetzt meinen Mund wieder auf den deinen pressen, schade. Ich lieb ja nur dich. Ich möchte alles dir so gern verzeihen. Kehr doch zurück, sei wieder mein. So wie damals, du warst mir ein Roman und ich kann dich nie vergessen, schade, dass du mich nicht liebst. Ich kann dich nie vergessen, schade, was bin ich für dich? Könnt ich jetzt meinen Mund wieder auf den deinen pressen, schade, ich lieb ja nur dich. Ich möchte alles dir so gern verzeihen, kehr doch zurück, sei wieder mein. So wie damals,